Que le jodan al internet, a la televisión. Lo que va a prevalecer es la radio, el único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva Contrabanda! ¡Viva la radio! ¡Viva Niemandland! Ein heißer Sommeranfang in der Stadt. Barcelona, Fun City Blues. Kinder spielen in der Sonne am Teich, im Park. Ich sitze auf einem Plastikstühlchen im Parkrestaurant, vor mir die Zeitung. Wir sollten uns Sorgen machen, große Sorgen. Die Nachrichten von der Ostfront geben Anlass zu befürchten, dass die Kriegsherren in Moskau oder in Washington oder im NATO-Hauptquartier jeden Moment durchdrehen können. Die Litauen-Front ist eröffnet. Die NATO blockiert den Güterverkehr zur russischen Exklave in Kaliningrad oder Königsberg, wie Nostalgiker sagen. Fun City Blues. Tourist, deine Party stinkt. Turista, tu fiesta apesta, hat jemand an die Wand am Borne gesprüht. Ja, stimmt, die Stadt riecht an vielen Stellen verdammt nach Urin. Ich lese, dass Frau Ministerin Claudia Roth von den Grünen nichts gegen Assanges Auslieferung an die USA hat. Da habe er doch rechtsstaatliche Garantien. Ich denke an all die Heuchler und Feiglinge im Kanzleramt und den Bundesministerien. Ohne so mutige Leute wie Julian Assange würden die Grünen überhaupt nicht existieren. Barcelona, Fun City Blues. Es ist die Zeit um San Juan. Überall knallen die Böller und Kracher und Knallfrösche. Eine Bettlerin kommt an meinen Tisch, hält die Hand auf. Ich gebe ihr 50 Cent. Sie verzieht unwillig das Gesicht. Sie hatte wohl mehr erwartet. Naja, ich denke auch, 50 Cent ist vielleicht zu wenig. Aber schon ist sie weg. Der Kellner bringt mir den Cortado. Heiß heute, wa? Ja, die verdammten Waldbrände noch dazu. Ich sehe hinten im Lokal den Fernseher laufen. Rauchwolken über der mediterranen Landschaft. Heißer Sommeranfang in der Stadt. Die Zeitung El Periódico berichtet, dass es in Barcelona 260.000 Ratten gäbe. 47 Angestellte des Gesundheitsamtes seien für deren Kontrolle zuständig. Ich rechne kurz nach, kommen auf jeden von ihnen 5.531,9 Ratten. Barcelona, Fun City. Der Asphalt dampft, die Palmen zittern in der heißen Luft. Doch jetzt kommt eine Brise vom Meer herübergeweht. Willkommen im Niemandsland, die einzige Radiosendung in deutscher Sprache in Barcelona auf 91.4 FM, Contrabanda, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Alle Freundinnen und Freunde des poppigen Punks, des Spaßpunks und des Punkrocks können sich freuen. Die Toten Hosen sind auf Tour. Und zwar auf ihrer 40-jährigen Jubiläumstour. 40 Jahre die Toten Hosen. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied. Anlässlich ihres runden Jubiläums tauchen wir ein in die wilden Anfangsjahre der Band in der Düsseldorfer Punk-Szene der 1970er Jahre. Es begann Anfang der 80er Jahre in Düsseldorf in der Ratinger Straße 10 in der Kneipe Ratinger Hof. Die ist zu diesem Zeitpunkt seit Jahren schon Anziehungspunkt für Künstler und Musiker aus der Düsseldorfer Szene. Ab und zu schauten auch mal Josef Beuys oder Sigmar Polze herein. Im Keller proben Punkbands, oben finden Diskussionsforen, Konzerte und freies Theater statt. Den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Rheinterrassen. Tja, mittlerweile sind 40 Jahre vergangen. Und die Toten Hosen sind immer noch, auf ihre Art natürlich, das muss man sagen, politisch aktiv. Es gab nicht nur einen, sondern viele, viele Höhepunkte der Toten Hosen, die sich immer engagiert haben gegen Krieg, gegen Fremdenhass, gegen Rassismus in Deutschland und weltweit. Einer der erfolgreichsten Songs der Band ist »Tage wie diese« von 2012. Die Hymne wurde zum Soundtrack der Fußball-Europameisterschaft 2012 und verkörpert eine Art gemeinschaftlichen Freudentaumel. Als sich am Abend der Bundestagswahlen 2013 die Wahlsieger von der CDU des Songs bedienen, ist die Band not amused. Sie hatten sich schon während des Wahlkampfs verbeten, diesen Song für politische Zwecke zu nutzen. Und es kam so weit, dass sich die gerade frisch wiedergewählte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei Campino höchstpersönlich telefonisch entschuldigte. Lieber Herr Campino, ich rufe an, weil wir am Wahlabend so auf Ihrem Lied herumgetrampelt sind. Keine Angst, es soll nicht die nächste CDU-Hymne werden. Aber Sie haben da ein so schönes Lied geschrieben. Drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr rum. Tage wie diese ist einer von über 500 Songs, die Campino für die Hosen geschrieben hat. Hinzu kommen 196 Coversongs. Das ist rekordverdächtig. Auch das letzte Studioalbum Learning English Lesson 3 besteht nur aus Coverversionen englischer Hits. In diesem Jahr aber gibt's wieder neue Töne. Zum 40. Bandjubiläum ist im März 2022 Scheiß Wessis erschienen. Eine Zusammenarbeit mit dem Musiker Materia, der zugleich den Song Scheiß Ossis veröffentlicht hat. Eine Gemeinschaftsaktion gegen Vorurteile und fürs Zusammenwachsen von Ost und West natürlich. Am 27. Mai kam ein neues Best-of-Album mit 7 frischen Songs heraus. Und nun geht die Band auf nahezu ausverkaufte Alles aus Liebe 40 Jahre die Toten Hosen Tour durch Deutschlands Stadien. Die Konzerte sind schon im Gange. Am vergangenen 7. Juni ging es in Flensburg los. Es wird auch Abstecher nach Österreich und in die Schweiz geben. Die Toten Hosen. Das Video zu dem Hit Scheiß Wessis ist sehr lustig inszeniert. Es ist aufgemacht wie ein Treffen in einer Selbsthilfegruppe, wo sich Wessi und Ossi Geschädigte gegenüber sitzen. Dann gibt's ein paar, Schläge auf die Fresse und nachher verträgt man sich und fällt sich um den Hals. Sogar einen Kuss gibt man sich dann. Die Toten Hosen sind so. Hallo, ich bin Campino. Bin Wessi. Hallo, hallo Campino. Scheiß Wessi. Haben Autostadt, haben eine Pillenstadt und Bei uns gibt's Kaviar, selbst in der Bahnhofsmission. Lesen die Bild, aber nur das Feuilleton. Wenn es in die Hauptstadt geht, fahren wir nach Bonn. Wir haben keine Sorgen und keine AfD. Niemand will die Eisbären sehen, nur die DG. Hurra, hurra, wir Scheiß-Fessis machen immer alles klar. Scheiß-Fessis geht hier jedem auf den Sack. Wir Scheiß-Fessis. Hier mal kurz weg. Zu viel Neonlicht, zu viel Oktoberfest. Mit Leipzig und Seele im Osten versteckt. Will kein Champagner mehr, nur noch Rotkäppchen wirkt. Hey, oh, schmeckt gar nicht so schlecht. Ein heißer Sommer hier in der Stadt Barcelona. Sie hören Niemandsland 91.4 FM auf Contrabanda, der freie Radiosender in Barcelona. Es sind die letzten Junitage, der Juli kommt, der ganz heiße Sommer wird über uns hinwegrollen und wir werden sehen, ob wir das irgendwie einigermaßen gut überstehen bei all den Problemen, die sich anhäufen. Aus dem Bett, 7 Uhr am Morgen, schon zu spät, du musst dafür sorgen, dass dein Auto kommt, um dich zu bringen, und zwar zur Bahn, her kommst du nicht ran, kaufst dir eine Kuchenkrümeltüte, es regnet Krümel, meine Güte, das Gebäck ist ziemlich trocken, ein Kuchen haut dich aus den Socken, hier draußen zu wohnen, ist nicht mal schön, auch nicht die Nachbarn in der S-Bahn zu sehen, jeden Morgen spuckt dich jemand an, zu viel zu lange, fahren, fahren, fahren, schon wieder März, die Luft ist noch kalt, als draußen jemand aufs Fenster knallt, in Jogginghosen, gestellte Posen, die sich davon des Displays erhält. Die Welt wird knusprig. Auf dem Weg in die Stadt gibt's Ärger und du fragst dich, was war er da? Der Ärger oder das System? Dein Gegner fragt sich's nicht, Problem. Er ist der Meinung, du bist schuld und du platzt vor Ungeduld. Wann wird sich verdammt was ändern? In diesen und in anderen Ländern. Marx und Engels sind veraltet. Dramatisch wird die Welt gestaltet mit altem Geld. Geborgter Macht wird aus Mensch Fabrik gemacht. Die Welt wird knusprig. Knusprig. Die Welt wird knusprig. Willst du nicht auch die Nacht verbringen? Willst du die Welt zum Klingen bringen? Es rauscht die Erde durch das All, weiter geht's auf jeden Fall. Die Sterne haben ein Lied zu singen, Lieder, die dich dazu bringen, Huf und Arsch und Hirn zu schwingen, so wie Sterne eben klingen. Nicht dafür und nicht dagegen, sondern über und deswegen. Nicht zu dir und über mich, sondern mit dir und für dich. Knusprig, die Welt wird knusprig. Knusprig. geht's Konsum, Konsum. Wir kriegen deine Zeit schon rum. Lieber Gott, nimm's mir nicht krumm. Ich kann auch noch andersrum. Du pickst das Ei, du wälzt die Schale. Hafermilch und Sojasahne. Die Wohnung vermietet über Airbnb. Der Nachbar zieht aus, dann vermietest du die. Die Nachbarn böse, passt vorm Amt. Dumm gelaufen, ab aufs Land. Drei, vier Jobs heißt drei, vier Fahrten. Hin und zurück für die ganz Harten. Alle so, wir können was ändern. Wir können segeln, wir können kentern. UK Home Secretary Priti Patel has approved the extradition of WikiLeaks founder Julian Assange to the United States. Nun, wie sieht's mit Deutschlands Hilfe für einen Journalisten aus, wie Julian Assange? Dem Auslieferungsantrag ist inzwischen stattgegeben, das wissen wir. Und jetzt heißt es unter anderem auch hoffen auf Deutschlands Hilfe. Denn vom betrunkenen Clown in der Downing Street kann man ja nichts erwarten. Die Familie von Julian Assange fordert die Bundesregierung auf, sich für den inhaftierten WikiLeaks-Gründer einzusetzen. Scholz tut sich natürlich schwer. Deutschland ist eine der führenden Kräfte in der EU und der NATO. Es hat viel Einfluss, sagt am Montag John Shipton, der Vater des 50-jährigen Australiers in Berlin. An die deutsche Regierung haben wir einen einfachen Wunsch. Sie soll Joe Biden darum bitten, die Anklage fallen zu lassen. 3 Tage lang ist Shipton in Berlin. Gemeinsam mit seinem Sohn Gabriel wirbt er um Unterstützung für Assange. Der WikiLeaks-Gründer sitzt derzeit in Großbritannien in Haft. Am Freitag hat die britische Innenministerin Priti Patel Assange Auslieferung in die USA genehmigt, wo ihm ein Spionageprozess droht, wie wir auch später in den Nachrichten umfangreich berichten werden, weil er Militärunterlagen und Videos zu Kriegsverbrechen in Afghanistan und im Irak, Kriegsverbrechen wohlgemerkt, durch die USA veröffentlicht hatte. Um die Auslieferung noch zu verhindern, setzt Assanges Familie nun auf internationalen Druck. Die Bundesregierung hält sich bisher aber mit öffentlicher Unterstützung zurück. I was exploring poisoning him. This is known to the Home Secretary, but she signed it off anyway. But we am Rande der bevorstehenden Gipfeltreffen von EU, G7 und NATO will Kanzler Olaf Scholz den Fall gegenüber Großbritanniens Premierminister Johnson und US-Präsident Biden nicht ansprechen. Es gehe um eine Entscheidung des britischen Rechtssystems. Da hat die britische Regierung kein Mitspracherecht, behauptete Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag. Eine Sprecherin des Außenministeriums verwies darauf, dass gegen die britische Entscheidung weiterhin der Rechtsweg möglich sei. Außenministerin Baerbock verfolge den Fall aber weiterhin intensiv und sei auch mit ihrer britischen Kollegin dazu weiterhin in Kontakt. Haha. Außerdem war für den späteren Nachmittag ein Treffen von Baerbocks Staatsminister Tobias Lindner mit den Assange-Angehörigen geplant. In der Diplomatie, in der oft auch kleine Zeichen sorgsam abgewogen werden, hat so ein Termin Bedeutung. Wir wissen das zu schätzen, sagte John Shipton vor dem Treffen. This is coming to the US. The UK government wants Julian extradited. The judiciary has ruled against Julian in favor of the US DOJ. Allerdings habe er nun schon in mehreren Ländern erlebt, dass sich Parteien erst für Assange einsetzen, ihnen das Thema aber lästig werde, sobald sie selbst an der Macht seien. In Deutschland hatten sich die Grünen vor ihrem Eintritt in die Bundesregierung noch viel vernehmbarer für Assange eingesetzt als heute. Der heutige Vizekanzler Robert Habeck unterzeichnete vor einem Jahr einen offenen Brief mit einem Appell an Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Sie solle Joe Biden darum bitten, die Anklage gegen Assange fallen zu lassen. Baerbock forderte im Wahlkampf die Freilassung des Australiers. Einige Ampelabgeordnete im Bundestag würden sich diese Deutlichkeit auch weiterhin wünschen. Ein gemeinsames Statement, das wir nachher auch verlesen werden, veröffentlichten am Montag Ulrich Lechte von der FDP, Max Lux von den Grünen und Frank Schwabe von der SPD zusammen mit Sevin Daktelen von der Partei Die Linke, die die Berlin-Reise der Shiptons mitorganisierte. Die Abgeordneten forderten die Bundesregierung auf, sich für die Freilassung von Julian Assange einzusetzen und gegenüber Biden auf ein Ende der politischen Verfolgung des Journalisten zu drängen. Außerdem solle ihm die Bundesregierung Asyl in Deutschland anbieten. Die Absage für ein solches Asyl kam prompt. Dafür sind die Voraussetzungen nicht da. Er könnte nur aufgenommen werden, wenn er hier ist, sagte Regierungssprecher Hebestreit. He is not convicted of any crime. He's an innocent man who's been held in prison solely at the request of the US DOJ. And this is really wearing him down. he's been worn down over these 12 years. Wir erinnern noch einmal: Kriegsverbrechen an Zivilisten, begangen von US-Truppen in Afghanistan und im Irak, wurden von Julian Assange aufgedeckt durch Videobeweise, die selbst das Pentagon als authentisch herausstellte. Der Spiegel, The Guardian, El País, viele große Zeitungen in Europa, den USA, haben diese Informationen berichtet und verifiziert. Aber er, Julian Assange, soll dafür den Rest seines Lebens in Isolierhaft in einem Foltergefängnis der USA verbringen. Yes, that's right. And none of so he's published evidence of war crimes, torture in Guantanamo Bay, government corruption, you know, even the collateral murder video that's world famous. None of these you know, and it's the publisher that has been punished in this situation. It's none of the criminals, none of the people who have committed these crimes that there is much evidence for. It is the publisher in this situation that is receiving the punishment. The New York Times, Der Spiegel, Washington Post, The Guardian, they all published similar information, and none of them are facing the punishment that Julian is. We are going to fight this ruling by Priti Patel. We have an opportunity to appeal, apply to appeal to the High Court in the UK and then to the European Court of Human Rights. So we're going to fight this, but with this ruling, it's saying the UK government, they want to move this forward. They want to extradite Julian to the USA. We call frequency. Yeah, I just drove over a body. Yeah. Come on, fire. Even from high above, the harsh reality becomes evident as the troops that arrive find two children wounded. You see them carry their small bodies and call for help. Hey, I need to get the rest. Two Apache helicopters circle over a group of men walking in Baghdad in July 2007. If not for you, babe, I couldn't find the door. Couldn't even see the floor. I'd be sad and blue. Not for you. If not for you, maybe I'd lay awake all night, wait for the morning light to shine through. But it would not be new if not for you. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Oh, what would I do if not for you? If not for you, no spring, could hear the robins sing. I just wouldn't have a clue. Anyway, it wouldn't ring true if not for you. If not for you. If not for you. If not for you. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 236. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es por la España. Feministinnen in der Revolution. Die Gruppe Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg. Siebter Teil. In den letzten Sendungen hatten wir die feministischen Bewegungen in Spanien beschrieben. Zurückgehend auf die Frauenwahlrechtsbewegung, die schon seit dem 15. Jahrhundert Bestrebungen gefördert hat, die Situation der Frauen zu verbessern und dann mit der Französischen Revolution kollektive Rechte eingefordert hatte, 1791 zum Beispiel durch die Veröffentlichung der französischen Schriftstellerin Olympe de Gouges, das Pendant zu den Menschen- und Bürgerrechten, die die Hälfte der Menschheit ausgeschlossen hatte. Das war die Deklaration der Frauen- und Bürgerinnenrechte. Dann hatten wir den bürgerlichen und katholischen Feminismus aufgezeigt, wie er sich in Spanien manifestiert hat, und heute wollen wir den sozialrevolutionären Feminismus schildern. ...1919 wurde die erste feministische Vereinigung gegründet, die Asociación Nacional de Mujeres Españolas, ANME, Nationaler Verein der spanischen Frauen. Die Gründerinnen waren Frauen, die sich schon vorher für die Emanzipation der Frauen eingesetzt hatten, zum Beispiel in Zeitschriften. Die Forderungen des Gründungsprogramms haben eine ähnliche Basis wie die nationalistische und die katholische Frauenbewegung, das Christentum und die Nation. Punkt 34 des politisch-sozialen Teils des Programms zum Beispiel fordert eine Grundbildung für Dienstmädchen, dass eines der schönsten Werke des Christentums sei, die Unwissenden zu lehren, und Punkt 1 betont, dass die Vereinigung gegen alle Bestrebungen, die territoriale Integrität der spanischen Nation anzugreifen, vorgehen wird. Darüber hinausgehende Forderungen beziehen sich auf eine Angleichung der Arbeitsmöglichkeiten und die juristische Gleichberechtigung der Frau. Solche Forderungen sind die Zulassung zum öffentlichen Dienst, Punkt 4 und 5, und als Geschworene vor Gerichtsprozessen, vor allem wenn Frauen Täterinnen oder Opfer sind, Punkt 8. Gleichberechtigung in der Ehe, zum Beispiel gleiches Sorgerecht von Mutter und Vater für die Kinder, Punkt 10. Gleiche Verfügungsgewalt über den Verdienst des Mannes wie er über ihren Verdienst, Punkt 11. Abschaffung der Vormundschaft des Mannes über seine Frau vor Gericht, Punkt 12. Die Gesetze zum Ehebruch sollen für beide Geschlechter gleich sein, Punkt 14. Und zum Schutz der Frau soll regelmäßige Trunkenheit in der Ehe bestraft und als Scheidungsgrund akzeptiert werden, Punkt 17. Ebenso wie die Misshandlung der Frau geahndet werden soll, Punkt 18. Misshandlung der Ehefrau scheint zu dem Zeitpunkt dieses Programms nur dann gerichtlich verfolgt worden zu sein, wenn die Frau dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Darauf lässt die Formulierung von Punkt 18 schließen. Strafe für Misshandlungen der Frau, auch wenn sie nicht lebensgefährlich sind. Der ANME geht es nun um die Bestrafung der Misshandlung an sich. Daneben werden noch pädagogische Titel für Lehrerinnen, Punkt 24, und der Zugang von Frauen zum Medizinstudium, Punkt 25, gefordert. Aus diesem Rahmen fällt die Forderung Nummer 21 heraus, in der die Aufhebung der Gesetzgebung zur Prostitution gefordert wird. Der Autorin ist zwar nicht bekannt, wie diese 1919 genau aussah, da jedoch alle Gesetze, die vor dem Bürgerkrieg zur Prostitution erlassen wurden, sich gegen die Prostituierten und nicht gegen die Institution der Prostitution wandten, ist diese Forderung der ANME sehr fortschrittlich. Während im Gründungsprogramm der ANME das Wahlrecht nicht erwähnt wird, stellte ab 1924 die neue Leiterin diese Forderung in den Mittelpunkt. Doch der Kampf um das Frauenwahlrecht erreichte in Spanien nie eine so große Anhängerschaft wie in Großbritannien und den USA. Diese Zurückhaltung der spanischen Feministinnen fasst Carmen Alcalde ironisierend zusammen. Wir, die spanischen Feministinnen von 1920, strengen uns weiterhin an, den Männern, den Regierenden und den juwelenbehangenen Damen zu erklären, dass sie keine Angst vor uns haben müssen, dass wir nichts wollen oder fast nichts. Nur ein kleines bisschen mehr Kultur und ein kleines bisschen mehr Unabhängigkeit. sozialrevolutionäre Feministinnen. In den bisher vorgestellten Formen des Feminismus wird die Unterdrückung der Frau als schlechtes Phänomen innerhalb einer guten Gesellschafts- und Staatsform gesehen, weshalb die Forderungen darauf abzielen, den Frauen ähnliche oder sogar gleiche Möglichkeiten wie den Männern zu eröffnen. Im 19. Jahrhundert gab es jedoch auch Frauen, die den gesellschaftlichen Sexismus in einem weitergefassten Rahmen bekämpften. Sie sahen die Ursache der Unterdrückung sowohl der Frauen als auch anderer Gesellschaftsgruppen in der Staatsform. Da die Begriffe Feministin und Feminismus bereits mit den bürgerlichen Forderungen nach Wahlrecht oder Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung der Frauen besetzt waren, bezeichneten sich diese Frauen nicht damit, sondern sahen sich mehr als Revolutionärinnen für die Befreiung der Arbeiterklasse. Vera Bianchi sagt, einige dieser Frauen erscheinen mir so beispielhaft, dass ich sie im Folgenden kurz darstellen möchte. Es ist möglich, dass ihr Leben und Wirken die spanischen Anarchistinnen beeinflusste, obwohl ich nicht weiß, wie bekannt sie damals waren. Zumindest eine von ihnen, Louise Michel, wurde von den französisch-belgischen Kämpferinnen und Kämpfern der Internationalen Brigaden geehrt, indem sie ein Bataillon nach ihr benannten. Doch alle sind, trotz ihrer Aktivitäten, nicht in gleicher Weise wie die mit ihnen kämpfenden Männer in die Geschichte eingegangen. Flora Tristan, die lebte von 1803 bis 1844, entschloss sich, gegen die doppelte Unterdrückung der Arbeiterinnen als Angehörige der Arbeiterklasse und als Frauen zu kämpfen. Als eine der ersten vereinte sie Feminismus und Sozialismus, wobei sie in ihren Aktivitäten mehr Gewicht auf die Befreiung der Arbeiterklasse legte. 1943 schrieb sie das Buch Union Ouvrière, Arbeiterunion, und gründete in Paris die erste Union der Arbeiterklasse, zu der sowohl Frauen als auch Männer Zugang hatten. Bis zu ihrem Tod reiste sie mit ihrem Buch durch Frankreich und forderte die Arbeiterinnen auf, sich als Proletariat zusammenzuschließen und zu organisieren. Obwohl Flora Tristan vor Karl Marx und Friedrich Engels die Idee des allgemeinen Zusammenschlusses aller Arbeiterinnen und Arbeiter propagierte und als Vorkämpferin der Internationalen Arbeiterassoziation gelten kann, wurde ihre Arbeit weder von Marx und Engels, außer einer Erwähnung als Autorin des Buches Arbeiterunion, noch von den meisten Historikern und Historikerinnen gewürdigt. Die anderen Frauen, die durch die Verbindung von Feminismus und Sozialismus als Vorläuferinnen der Mujeres Libres gelten können, waren in der ersten Internationale oder zur Zeit ihres Bestehens aktiv. Louise Michel, 1830 bis 1905, kämpfte in der Pariser Commune im 61. Bataillon auf der Seite der Revolutionärinnen, wofür sie mit Konzentrationslager und 5 Jahre Deportation bestraft wurde. Später engagierte sie sich in Diskussionsclubs. Carmen Alcalde kritisiert, dass Louise Michel neben ihren politischen revolutionären Forderungen sich nicht stärker für die Befreiung der Frauen einsetzte, sondern davon ausging, dass diese sich nach der Revolution automatisch vollziehen würde. Auch die 4 in der ersten Internationale aktiven Frauen, die Antje Schrupp in ihrer Untersuchung vorstellt, Virginie Babette, die Lebensdaten von ihr sind unbekannt, Elisabeth Dimitriev, 1850 bis 1918, André Leon, 1824 bis 1900 und Victoria Woodhull, 1838 bis 1927, entschieden sich für ein vorwiegend sozialistisches Engagement, als sie vor die Wahl zwischen Feminismus, klassenübergreifender Loyalität mit den Geschlechtsgenossinnen und Sozialismus, Loyalität mit der Arbeiterklasse, gestellt wurden. Dass es überhaupt zu einer Entscheidung zwischen den beiden Emanzipationstheorien kam, sehen Historikerinnen und Historiker im Aufkommen des sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus, von Marx und Engels erarbeitet, begründet. Indem die Klasse die zentrale Kategorie der Gesellschaftsanalyse wurde, verloren die anderen Formen von Unterdrückung ihre Bedeutung und feministisches Engagement galt als Spaltung der Klasseneinheit. Socialism lost its feminist component. Mainstream feminism lost its concern with class and collectivity. Wie Martha Eckelsberg in ihrem Buch Free Women schreibt. Nochmal kurz übersetzt. Der Sozialismus verlor seine feministische Komponente. Der Mainstream-Feminismus verlor seinen Bezug zur Klasse und zum Kollektiv.

Historische Schaltkreise 15, vierter Teil. Lass die einfach nur Hurra schreien. Holt ihr den totalen Krieg? Bei der Auferstehung von Schickel, Gruber und Dzsugashvili, der Österreicher und der Georgier. Welcome in the Donbass region. Der Donbass gehört zur Ukraine. Und was zur Ukraine gehört, gehört zu Europa. Und was zu Europa gehört, gehört zu Brüssel. Und was zu Brüssel gehört, gehört Deutschland. Und was Deutschland gehört, gehört den USA. Und was zu Europa gehört, gehört zur NATO. Und was zur NATO gehört, gehört zu Washington. Verstehen Sie das? Unsere Werte, die Börse, die prekären Arbeitsverträge, das Fracking, Julian Assange ausliefern, die Polkappen schmelzen, die Profite der Deutschen Bank, die Profite der Lehman Brothers, die Luxusjachten der Milliardäre, unsere Werte, Elend der Massen in der dritten Welt. Der eine Woche vorher noch unsere Werte, uns mit der Lieferung schwerer Waffen. Wenn wir die Russen jetzt nicht stoppen, dann stehen sie morgen am Rhein. Dadurch einen oder vor den Toren von Paris. Und womöglich einen russischen Atomschlag zu provozieren. Ja, aber müssen wir dafür Selenskyj so viel Zucker in den Arsch blasen? Plötzlich nicht mehr wahr zu sein. Plötzlich sind wir die Helden, die der Gefahr eines atomaren Infernos unerschrocken trotzen und das angeblich offenbar deshalb tun müssen, weil, wie man uns erzählt, in der Ukraine ja der freie Westen totgerissen. Herr Scholz, und die Ukraine, Herr Putins Vater. Und ich denke, so geht es den meisten Menschen. Als damals in Afghanistan die Stinger vergeben waren, sind heute die Killerdrohnen Todesengel für Russlands Panzer. 35 Milliarden, Panzerhaubitze 2000. Dritter Weltkrieg, na und? Ist uns doch egal. Europa soll ruhig draufgehen, umso besser. Also wenn die Amerikaner die Ansage machen, dass wir einen dritten Weltkrieg riskieren sollen, einen Krieg, der natürlich dann vor allem in Europa ausgetragen würde, dann machen wir das, Gewehr bei Fuß. Wir werden unser dreckiges Fracking-Gas los und unsere Munitionsvorräte, die abgelaufen sind. Haltbarkeitsdatum ist ja längst abgelaufen. Wie irre ist das denn? Und ja, klar, von ukrainischer Seite werden... Herr Minister, darf ich Sie darauf hinweisen, dass die Regierung Selenskyj alle Männer zwischen 16 und 60 zu Soldaten erklärt hat? Es gibt also für die Russen keine Zivilisten. Ach, pappalapap, glauben Sie, das fällt überhaupt jemandem auf? Die Arschlöcher schlucken doch alles. Erzählen Sie ihnen irgendeinen Scheißdreck und sie schlucken es. Lass die einfach nur Hurra schreien. Stalingrad. Wir haben die Stadt praktisch in der Hand. Ich mach das jetzt mit ganz kleinen Stoßtrupps. Herr Putin, wir können doch nicht länger so tun, als wäre das kein Krieg. Ach, halten Sie die Schnauze. Das sind ganz kleine, regional befristete militärische Operationen. Krieg ist etwas anderes, sagen Sie das denjenigen. Wie im Jahr 1945. Und wer das nicht kapiert hat, ist eine Schwuchtel. Und kommt zu den anderen, nach Sibirien. Ab nach Sibirien. Da gibt's zum Glück noch Bleibergwerke. Schlag Putin tot und schleift seine Leiche hier durch Moskau. Werft ihn an den Hunden zum Fraß vor. Schlag Selenskyj tot, schleift seine Leiche durch Kiew und hängt sie dann ans große Tor. Für die Raben. Schlag Josef Sleepy Joe Biden tot. Werft seine Leiche in den Hundezwinger mit dem weißen Haar. Schlag Scholz tot. Schmeißt seine Leiche in die Wupper. Schmeißt seine Leiche in die Sand. Schlag Lukaschenko tot. Sagt er, der da ist ein Russenfreund. Ein verfluchter Russenfreund. Also ein spanischer Russenfreund. Schlänger auf ein deutsches Russenfreund. Nein. Germany today appears to be beaten. Hitler aimed to win by Putin. Trained to pick on the weak. swastikas. They were at no free speech, read no massive propaganda. They were brought up on straight propaganda. Menschenrechte, die interessieren nur, wenn der Russe sie verletzt oder der Chinese. Achtung, da ist ein Russenfreund, ein Putin-Versteher, schlaft ihn tot. Denn es sind die Herren in Washington, die uns sagen, welche Kriegsverbrechen wir anfangen sollen und dürfen. Ukraine. Laut dem Oberkommando der ukrainischen Armee fallen pro Tag 100 ukrainische Soldaten an der Ostfront. Sie seien Helden, sagt man. Mexiko. Laut Menschenrechtsorganisationen werden pro Tag 100 mexikanische Frauen und Mädchen ermordet. Herr Reinspazierende Damen und Herren, unsere Werte in Mexiko und in der Ukraine. Also, das ist doch alles ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Selenskyj geht mit seiner Frau durch den Park. Da kommt Putin mit seinem Schlägertrupp und machen sich an Frau Selenskyj ran. Wollen sie vergewaltigen. Und Scholz, was macht der? Der hat die Maschinenpistole, aber versteckt sich im Gebüsch und gibt Selenskyj die Waffe nicht. So eine feine Sau, Schweine Scholz. Sieht zu, wie Frau Selenskyj vergewaltigt wird. Und dann klaut Putin Selenskyj noch die Einkaufstüte mit dem Brot. Selenskyj ist einer von uns, der unsere Werte verteidigt. Seine Bankkonten in den Steuerparadiesen sind voll davon. You can see him, and you cannot touch him. Do you understand? Putin verletzt die Menschenrechte. Seht doch, was er mit Nawalny macht. Und was sie mit diesen irre tollen, schrägen Postpunk-Ziegen von Pussy Riots machen. Also Mösenrandale. Putzig, dieser Mann. Ja, Mensch, das muss Putin ja ärgern. Und seine scheiß orthodoxe Kirche. Wie die armen Pussy Riots auch unterdrückt werden. Mexiko, 5000 tote Frauen im Monat. An der Grenze zu den USA ist es besonders gefährlich für Frauen. Frau Ministerin, Sie können jetzt reinkommen. Der Herr General sagt, Sie brauchen nur zu unterschreiben, dass das keine Lieferungen in Spannungsgebiete sind. Ja, 80 Panzer, Gepard. Mit der Verordnung über die Meldung von Männern und Frauen für Aufgaben der Reichsverteidigung ist die totale Mobilisierung unserer Volkskraft eingeleitet worden. Und einer der wichtigsten Punkte sind die 7 Panzerhaubitzen. Die wurden gestern in die Ukraine geliefert. Die Panzerhaubitze, hier sehen wir sie auch einmal ganz groß. Das ist eine der modernsten Haubitzen weltweit. Sie ist bis zu 60 km/h schnell, also ein ziemlich schnelles Gefährt. Und hat eine 155 mm Kanone und an Bord tatsächlich 60 Geschosse. Aber auch das muss gesagt werden. Wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann mit Waffenlieferungen. Es muss. Unsere Panzerjäger haben ihn schnell unschädlich gemacht. Vom Palast soll das Volk auf den totalen Krieg einschwören. Die Internet behaupten, das deutsche Volk wird gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Langsam passt die Spitze weiter vor. Am jenseitigen Ufer der Schelde wird hart gekämpft. Artillerie belegt die Widerstandsnester über die Schelde hinweg mit ihrem Feuer. Tatsächlich gibt es noch mehr, auf das die Ukraine sich jetzt einstellen kann. Neben Munition, Fahrzeugen und Sanitätsmaterial werden auch hier 30 Flakpanzer des Typs Gepard versprochen. Klatscht, ihr müsst klatschen. Folge ihm, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn aushalten. Angesichts des verbrecherischen Angriffs auf die Ukraine, auf die Menschen in der Ukraine, die doch auch für unsere europäischen Werte verteidigen, ist es jetzt notwendig, absolut notwendig, der Ukraine zu helfen und sie zu unterstützen. Unterstützen auch mit Waffen. auch mit schweren Waffen, damit sie ihr Recht auf Verteidigung wahrnehmen können. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Werden auch hier 30 Flakpanzer des Typs Leopard versprochen. Sie zu unterstützen, auch mit Waffen, auch mit schweren Waffen. Haben wir Europa so stark im Visier? Notfalls gibt es nach einem Massaker falsche Positivaktionen. Der Colonel spuckt unwillig in die Blutlache, steckt sie in Militärklamotten und... Feuer! Drückt ihnen eine Kalaschnikow in die Hand, bevor die Presse vor sich kommt. Denn es sind die Herren in Washington und im Pentagon, die uns sagen, welche Kriegsverbrechen wir anprangern sollen und dürfen. Demokratische Faschisten? Naja, aus dem Hubschrauber Menschen abschlagen. Eine Art Sport, der US-Luftwaffe. Die Hochzeiten in Tribal Areas bombardiert. Auch ein netter Zeitvertrag. Hunderttausende wegbombardiert. Zivilisten wurden genervt. Wedding Bombing. Helikopter Shooting. Für den Ivan auch. Als Maul. Ist mir los, ist das meine Spannerei hier? Wir haben es eilig, wir haben noch mehr dahin. Hauptmann, das könnt ihr nicht machen. Der Junge da, den kenne ich, für den verbürge ich mich. Ach, Sie schon wieder? Gefällt Ihnen seine niedliche Visage? Herr Hauptmann, lassen Sie wenigstens das Kind. Er ist immer hier auf dem Viehmarkt. Jetzt ist aber Schluss mit der Rumjuderei. Feuer! Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts für mich. Soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Das Glück sollte sich sanft verhalten. Es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten. Und heute sage ich still, ich sollt mich fügen, begnügen, ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen, will alles oder nichts. Für mich soll tote Rosen regnen, mir sollten ganz neue Wunder begegnen, mich fern vom alten Neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste halten. Ich will. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 27. Juni bis zum 11. Juli 2022. USA gegen Julian Assange. Solidarität jetzt. Die britische Innenministerin gibt Auslieferung von Julian Assange an die USA bekannt. Verteidigung kündigt Berufung an. Der Kampf geht weiter. Bis zum letzten Moment hat die britische Innenministerin Priti Patel ihre Entscheidung hinausgezögert. Seit Freitagvormittag ist nun auch dem Letzten klar, wie willfährig Großbritannien Pressefreiheit und Menschenrechte über Bord wirft. Warum? Um seinen Verbündeten USA beizustehen. Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange darf an die USA ausgeliefert werden. Die lapidare Begründung der Entscheidung wurde lediglich über einen Sprecher des Innenministeriums mitgeteilt. Nach dem Auslieferungsgesetz von 2003 muss das Innenministerium einen Auslieferungsbeschluss unterzeichnen, wenn keine Gründe vorliegen, die dem Beschluss entgegenstehen. In diesem Fall haben die Gerichte des Vereinigten Königreichs nicht festgestellt, dass die Auslieferung von Herrn Assange repressiv, ungerecht oder ein Missbrauch des Verfahrens wäre. Sie haben auch nicht festgestellt, dass die Auslieferung mit seinen Menschenrechten unvereinbar wäre, einschließlich seines Rechts auf ein faires Verfahren und auf freie Meinungsäußerung, und dass er in den USA angemessen behandelt werden wird, auch in Bezug auf seine Gesundheit. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Auslieferung wird allerdings nicht so schnell vonstatten gehen, wie von den Schallzentralen in London und Washington gewünscht. Um den Journalisten hat sich ein mächtiges Unterstützungsumfeld aufgebaut. Die Ankündigung der Berufung erfolgte unmittelbar auf die Eilmeldung. Weiter hieß es in der Erklärung der Enthüllungsplattform. Es lag in Priti Patels Macht, das Richtige zu tun. Stattdessen wird man sich für immer an sie als Komplizin der Vereinigten Staaten erinnern, die den investigativen Journalismus in ein kriminelles Unternehmen verwandeln wollen. Sollte Assange in den USA der Prozess gemacht werden können, drohen dem Journalisten für das Aufdecken von US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan 175 Jahre Haft, mutmaßlich lebenslang in Isolationshaft ohne Kontakt nach außen. Die britisch-irische Journalistenunion NUJ fasste in einer Erklärung die Auswirkungen der Entscheidung über den Fall Assange hinausgehend zusammen. Jeder Journalist und jede Journalistin, der oder die ein als geheim eingestuftes US-Dokument erhält oder von einem Whistleblower kontaktiert wird, um Verbrechen und Missstände aufzudecken, muss nun befürchten, dass auch er oder sie ausgeliefert wird und Gefahr läuft, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Der Bundesregierung scheint diese Tragweite vollkommen egal zu sein, wie Sprecherin Christiane Hoffmann bei der Regierungspressekonferenz am Freitag zum Besten gab. Es gibt in diesem Fall grundsätzliche Fragen vom Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit und berechtigten Sicherheitsinteressen von Staaten. Die müssen gegeneinander abgewogen werden. Ja, so reden sie daher, diese schönen Menschenrechtsbewahrer. Auf die Nachfrage, dass diese Sicherheitsinteressen die Verschleierung von Kriegsverbrechen darstellen, hatte Hoffmann keine Antwort mehr. Überhaupt müsse man sich diese Entscheidung zunächst einmal anschauen, bevor sie im Detail bewertet werden könne. Dies war bereits die Antwort von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Bündnis 90 Die Grünen, nachdem im Dezember der US-Berufung stattgegeben worden war und das Urteil gegen die Auslieferung zunichte machte. Sie prüft wahrscheinlich noch immer die Details. Bleiben wir beim Thema Pressefreiheit und Freiheit für Julian Assange. In einer gemeinsamen Pressemitteilung forderten Sevim Dagdelen von Die Linke, Ulrich Lechte von der FDP, Max Lux vom Bündnis 90 Die Grünen und Frank Schwabe von der SPD, Mitglieder der fraktionsübergreifenden Abgeordneten AG Freiheit für Julian Assange am Montag, die Auslieferung von Julian Assange an die USA zu verhindern. Journalisten sollen für ihre Arbeit nicht verfolgt und bestraft werden. Nirgendwo. Die Entscheidung der britischen Innenministerin Priti Patel, die Auslieferung des Journalisten Julian Assange an die USA zu genehmigen, ist bedauerlich und falsch. Im Interesse der Pressefreiheit, wie auch aus humanitären Gründen, muss Julian Assange umgehend freikommen. Wir appellieren an Großbritannien die Auslieferung von Julian Assange an die USA, wo ihm wegen der Enthüllung von Kriegsverbrechen 175 Jahre Gefängnis drohen, nicht zu vollstrecken. Wir rufen US-Präsident Joe Biden auf, die Klage gegen Julian Assange fallen zu lassen. Wir fordern die britische Regierung auf, endlich die Pressefreiheit zu verteidigen und das europäische Menschenrechtssystem nicht länger zu ignorieren. Nach einer jüngsten Resolution der Parlamentarischen Versammlung des Europarats ist Julian Assange unverzüglich freizulassen. Wir fordern die Bundesregierung auf, bei Gesprächen mit dem Vereinigten Königreich dieser Forderung entschlossen Nachdruck zu verleihen und sich für die Freilassung von Julian Assange einzusetzen, sowie bei US-Präsident Joe Biden auf ein Ende der politischen Verfolgung des Journalisten zu drängen. In einem Appell der Initiative Frieden Links an die Delegierten des Linke-Parteitags am kommenden Wochenende in Erfurt hieß es: Die 20er Jahre dieses Jahrhunderts entwickeln sich zum gefährlichsten Jahrzehnt der Geschichte. Es geht um nichts weniger als den Fortbestand der Zivilisation. Die Atomkriegsgefahr war laut SIPRI seit dem Kalten Krieg nie größer. Die amerikanischen Atomwissenschaftler haben ihre Weltuntergangsuhr auf 100 Sekunden vor Mitternacht vorgestellt. Daraus ergibt sich die Verantwortung der Linken, auf eine Friedensordnung hinzuwirken, die Militärbündnisse wie die NATO überwindet. Doppelte Standards der einseitigen Kritik nur an Russland sind ein zentrales Element der Propaganda für Hochrüstung und Eskalation durch die NATO und ihre Lobby. Die UNO-Führungsmacht USA hat durch Kündigung und Nichtverlängerung von Verträgen zur Rüstungskontrolle und Abrüstung die Lage in Europa weiter destabilisiert. Die Priorität auf schwere Waffen statt Diplomatie verschlimmert die Katastrophe. Die Rüstungskonzerne in den NATO-Staaten drängen die Politik zu einer immer weiteren Bewaffnung der Staaten, zu immer mehr und immer ausgefeilteren und gefährlicheren Arsenalen, die das Potenzial einer finalen Katastrophe in sich bergen. Ihre Profite und Aktienkurse erreichen seit dem Ukraine-Krieg immer neue Rekordmarken. Sie und die fossile Industrie sind Kriegsgewinnler, die auf einen langen Krieg spekulieren. Die Linkspartei des Erfurter Programms ist in dieser globalen und nationalen Situation unverzichtbar als Partner der alternativen Bewegungen für Frieden, Solidarität und Ökologie, als Alternative zum Kurs der Militarisierung der anderen Bundestagsparteien. Die inner- und außerparlamentarische Opposition ist heute so gefordert wie lange nicht. Das waren zwei Erklärungen, die ich verlesen habe aus der Ausgabe vom 21.06.2022 aus die Tageszeitung Junge Welt. Freiheit für Assange und Frieden auf Erden. Hi, I'm Safa from Portland and I say hello to all the listeners of Niemandsland. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Das Motto heißt: Nehmt den bösen Russen Wohnungen und Immobilien in Deutschland weg. München. Die Staatsanwaltschaft München hat drei Wohnungen und ein Bankkonto eines Mitglieds der Staatsduma der Föderationsversammlung der Russischen Föderation beschlagnahmt. Es handelt sich nach derzeitigem Kenntnisstand bundesweit um den ersten Fall, bei dem nicht nur Vermögenswerte aufgrund der Sanktionen eingefroren, sondern tatsächlich Immobilien beschlagnahmt wurden, teilte Oberstaatsanwältin Anne Leiding am Montag in München mit. Auf dem Konto gingen derzeit monatlich Mietzahlungen von rund 3.500 Euro ein. Der Abgeordnete stehe seit dem 23. Februar auf der Liste der sanktionierten Personen. Nicht nur hier auf der Iberischen Halbinsel im trockenen und heißen Spanien, sondern auch im Norden in Brandenburg gibt es immer mehr Waldbrände. Eine Feuerfront hat sich aufgebaut in ganz Europa. Nach teils kräftigen Regenfällen hat sich die Lage bei den Waldbränden in Brandenburg allerdings entspannt, meldet die dpa heute. Die Feuer im Umkreis von Treuenbrietzen waren am Montagvormittag bis auf wenige Glutnester gelöscht, wie der Sprecher des örtlichen Lagezentrums Jan Penkawa laut RBB-Bericht sagte. Landrat Marco Köhler von der SPD zufolge seien die Feuer rund um Treuenbrietzen und Belitz jedoch noch nicht bewältigt. Sie waren am Freitag ausgebrochen und hatten sich bis auf 200 Hektar ausgebreitet. Der munitionsbelastete Boden erschwert die Löscharbeiten. Ein paar Meldungen rund um den Ukraine-Krieg in Europa. Eine Nachricht aus dem Baltikum. Litauen blockiert Kaliningrad. Vilnius schränkt Bahnfrachtverkehr in russische Enklave ein. Russland hat Litauen offen feindselige Beschränkungen des Bahnfrachtverkehrs in die russische Exklave Kaliningrad vorgeworfen. Sollte der Frachttransit zwischen Kaliningrad und dem Rest Russlands über litauisches Gebiet nicht rasch vollständig wiederhergestellt werden, behalte sich Russland das Recht auf Handlungen zum Schutz seiner nationalen Interessen vor, erklärte das Außenministerium in Moskau am Montag, berichtet AFP. Der Sprecher des Präsidialamts, Dmitri Preskow, kritisierte die Beschränkung als illegal. Bereits die Entscheidung der EU, überhaupt Sanktionen gegen Russland zu verhängen, sei illegal. Er sprach von einer mehr als ernsten Situation. Demnach wurde der litauische Geschäftsträger in Moskau einbestellt, um gegen die provokanten Maßnahmen zu protestieren. Vilnius hatte in den vergangenen Wochen angekündigt, den Bahntransport von Gütern zu stoppen, die unter die EU-Sanktionen gegen Moskau fallen. Dazu gehören Kohle, Metalle, Baumaterial und Technologiegüter. Kaliningrad liegt zwischen Litauen und Polen und hat keine direkte Landverbindung nach Russland. Moskau hat nach eigenen Angaben atomwaffenfähige Iskander-Raketen in der Exklave stationiert. Unterdessen soll die ukrainische Armee am Montag schwimmende Gasförderplattformen Russlands im Schwarzen Meer mit Raketen angegriffen haben. Das sagte der Regierungschef der Krim, Sergei Aksionow, am Montag im russischen Staatsfernsehen, wie dpa berichtete. Bislang seien 21 Menschen gerettet worden, so Aksionow. Insgesamt hätten sich auf der Plattform zuletzt 109 Menschen aufgehalten. Bei einem von insgesamt 3 Angriffen habe es Verletzte gegeben, bei den beiden anderen wohl nicht. Die Plattformen befinden sich etwa 100 Kilometer von der Küste des Gebiets Odessa und 150 Kilometer von der Halbinsel Krim im Schwarzmeer-Schelf. Am Montag wurde zudem in Kiew das bereits per Dekret verhängte Verbot der prorussischen Oppositionsplattform offiziell bestätigt. Die Justiz habe die Partei wegen Verletzung der Souveränität der Ukraine verboten, erklärte Justizminister Denis Maljuska am Montag. Demnach soll das gesamte Parteivermögen eingezogen werden. Eine Nachricht zum Thema Atomkriegsgefahr. Wien. Politiker und Experten haben vor einer erhöhten Gefahr durch Atomwaffen gewarnt. Die nuklearen Risiken sind im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten nun höher, sagte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg am Montag zum Auftakt einer internationalen Konferenz über die humanitären Folgen des Einsatzes von Atomwaffen in Wien. Zudem warf er Russland vor, im Ukraine-Krieg in unverantwortlicher Weise mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht zu haben. Die Konferenz ist der Auftakt zu einem Treffen von rund 80 Staaten, die ab diesem Dienstag in Wien zusammenkommen. Diese Länder haben den 2021 in Kraft getretenen Atomwaffenverbotsvertrag TPNW unterzeichnet, der Nuklearbomben grundsätzlich ächtet. Das westliche Kriegsbündnis NATO lehnt den TPNW ab. Europa driftet wahrscheinlich nach rechts und Spanien natürlich auch nach den Wahlen gestern in Andalusien. Lateinamerika driftet nach links. Kolumbien bekommt einen linken Präsidenten. Das erste Mal in der Geschichte des südamerikanischen Landes. Der Senator und ehemalige Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá, Gustavo Petro, hat die Stichwahl am Sonntag Ortszeit gewonnen. Nach der vorläufigen Auszählung stimmten 50,44% für den Kandidaten des Bündnisses Historischer Pakt. Sein Konkurrent, der parteilose Rodolfo Hernández, kam nach Angaben des Wahlamtes auf 47,31%. Er erhielt damit 700.000 Stimmen weniger als Petro, der mit mehr als 11 Millionen so viele wie kein kolumbianischer Präsident zuvor auf sich vereinen konnte. Nach Bekanntwerden des Ergebnisses versammelten sich in den Städten des Landes Tausende, um den Wahlsieg Petros zu feiern. Umfragen hatten zuvor einen deutlich knapperen Ausgang vorhergesagt. Die erste Runde der Präsidentenwahl am 29. Mai hatte Petro zwar mit mehr als 40% der Stimmen gewinnen können, allerdings rief die gesamte Rechte zur Wahl von Hernández auf, der mit rund 28% überraschenderweise in die Stichwahl eingezogen war. Bereits kurz nach Bekanntwerden des Ergebnisses gratulierte der unterlegene Immobilienmilliardär, der sich während der Kampagne als Antikorruptionskämpfer inszeniert hatte, dem Wahlsieger. Auch der aktuelle Amtsinhaber Iván Duque vom ultrarechten Demokratischen Zentrum schloss sich an. Ab heute verändert sich Kolumbien, erklärte Petro auf der zentralen Wahlparty in Bogotá am Sonntagabend. Dieser Wandel verfolge jedoch keineswegs das Ziel, Rache zu üben. Im Wahlkampf hatte die kolumbianische Rechte versucht, in der Bevölkerung Angst vor einem Triumph Petros zu schüren. So zeichneten sie das Bild eines antidemokratischen Kommunisten und betonten seine Mitgliedschaft in der früheren Guerilla M19. Im Gegensatz dazu steht Petros Wahlprogramm. Es sieht unter anderem höhere Steuern für Unternehmen und mehr Umweltschutz vor, in einer Linie mit linken Sozialdemokraten der Region. Привіт з України. Передаю палкі вітання всім слухачам Німансленд на радіохвилі Контрабанда FM 91.4 Барселона. Ein Kommentar zum Thema EU-Beitritt der Ukraine erschienen im Spiegel in der Kolumne von Nikolaus Blome. Kann man zur Ukraine auch Nein sagen? Die EU stuft das Land zum Beitrittskandidaten hoch, aber alle ahnen, dass es niemals Mitglied wird. Ist das zynisch oder alternativlos? Es kommt nicht alle Tage vor, dass das einzig greifbare Ergebnis eines sehr wichtigen Tages nicht greifbar ist. Mir jedenfalls, so schreibt der Kommentarist, ging es so, nachdem die Herren Scholz, Macron und Draghi vergangene Woche in Kiew erklärten, die Ukraine solle offiziell Beitrittskandidat der Europäischen Union werden, alsbald Verhandlungen bekommen und am Ende vollwertiges Mitglied werden. Die Ukrainer sind bereit, für die Aussicht auf Europa zu sterben. Wir wollen, dass sie mit uns den europäischen Traum leben, sagte Ursula von der Leyen, mit allen Weihwassern gewaschen. Man riecht die Show und trotzdem empfinde ich ihre Worte als angemessen. Nur, wer kann bei dieser moralischen Aufladung jetzt noch Nein zur Ukraine sagen? Eigentlich niemand. Und genau das ist das Problem. Wenn er bis hin zur Vollmitgliedschaft ernst gemeint ist, muss man den anstehenden Beschluss historisch nennen. Eine große Brüsseler Zeitenwende, die freilich eklatant unterdiskutiert ist, was den Vorgang an sich und seine immensen Folgen betrifft. Der Beitritt der Ukraine brächte eine historische Neuvermessung der Europäischen Union mit sich. Eine radikale Ostverschiebung ihrer Mitte und einhergehend ihres Wesens. Das kann man wollen. Aber ich finde, zuvor ein wenig darüber reden, vielleicht sogar mit den Bürgern, das sollte man schon. Die Neuerfindung der Europäischen Union lässt sich nicht als Notverordnung in Kriegszeiten servieren. Und vor allem darf es nicht bloß deshalb dazu kommen, weil deutsche Panzerhaubitzen gerade nicht bei der Hand sind und die modernsten Leos nicht in den Donbass sollen. Oder bekommt die Ukraine jetzt diesen Status vor allem deshalb, weil man es schlichtweg nicht nicht tun kann? Mir schwant, da schreibt gar nicht die Europäische Union ihre eigene Geschichte fort, sondern die Geschichte der Europäischen Union wird von Russlands Krieg fortgeschrieben. Wollen wir das so? Wiewohl der Krieg Anlass und Begründung für das Vorgehen zugleich ist, bietet der in Aussicht gestellte Kandidatenstatus der Ukraine keinerlei militärischen Schutz. Die EU ist nicht der Vorhof der NATO. Stattdessen sind mehrere EU-Kandidaten längst NATO-Mitglieder, da der Aufnahmeprozess deutlich schneller geht. Die EU hingegen ist eine sedimentartig gewachsene Wirtschafts-, Rechts- und Wertegemeinschaft von mitunter lethargischer Zivilität. Sie ist das Gegenteil von schnell, aber vor allem Sicherheit braucht die Ukraine schnell. Wenn, dann gehört das Land eigentlich also rasch in die NATO, aber dafür gibt es keine Mehrheit und deshalb soll die EU ran. Ist es nicht so? Beim Kandidatenstatus geht es um mehr, schreibt Außenministerin Baerbock auf Twitter. Um die Frage, ob wir in der Lage sind, in einem historischen Moment strategisch zu handeln, statt nach Schema F. Ich weiß nicht, was die Ministerin mit Schema F meint, aber bei den letzten EU-Erweiterungsanläufen wurden die Kandidaten entweder irgendwann aufgenommen, weil sie bereit waren oder noch längere Verhandlungen unzumutbar schienen, oder man ließ die Verhandlungen gar nicht erst richtig starten, sondern früh versanden. Ein Schema war nicht zu erkennen. Wenn sich etwas wiederholt hat, dann die Unfähigkeit der EU, die Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit zu diskutieren und zu definieren. Die Verträge wurden mehrfach nachjustiert, aber große Würfe scheiterten, derweil sich die Zahl der Mitgliedstaaten seit 1995 rund verdoppelt hat. Irgendein Mantel der Geschichte weht ja immer. Wo immer in den letzten Tagen Beitrittsskepsis zutage trat, hieß es selbstentlarvend, dauert doch noch Jahre, bis es soweit ist. Das freilich ist eine zynische Ablenkung des zweifelnden Publikums und glatter Hohn für die Ukraine. Will man sie nun drin haben oder will man nur vor der Geschichte das eigene Gesicht wahren? Jedenfalls wird Brüssel nicht technokratisch, buchhalterisch fortsetzen können, was Frau von der Leyen mit maximalem Pathos begonnen hat. Darum scheint mir, da steht etwas auf dem Kopf. Dinge, die man mit Bedacht angehen sollte, werden hauruck beschlossen. Aber Dinge, die schnell gehen müssen, dauern ewig. Die Waffenlieferungen zum Beispiel oder ein Energieboykott. So bleibt für mich unter dem Strich die Frage, zählen diese skeptischen Argumente nicht mehr, weil sie gegen das Leid und den Heldenmut der Ukraine so völlig verblassen? Müssen die Verantwortlichen irgendwann die Vernunft hintanstellen, um Mensch zu bleiben und sich derer würdig zu erweisen, die im Osten der Ukraine auch für uns kämpfen? Denn das tun sie? Ich habe darauf keine klare Antwort. Der Kolumnist streckt die Waffen. Das war die Kolumne von Herrn Nikolaus Blome, erschienen im Spiegel Online-Magazin vom heutigen 21. Juni 2022. Und zum Schluss die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Vielen Dank. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. EU-Außenministertreffen zu Beitrittsprozess der Ukraine. Von einem historischen Moment sprach in dem Zusammenhang Außenministerin Baerbock. Man müsse dem Land deutlich machen, dass es zu Europa gehöre. Der EU-Außenbeauftragte Borrell nannte die russische Blockade der Getreideexporte ein Kriegsverbrechen. Selenskyj warnt vor noch heftigeren russischen Angriffen. Das sei angesichts der EU-Beratungen in dieser Woche zu befürchten, sagte der ukrainische Präsident in einer Videoansprache. Unterdessen halten die Kämpfe besonders im Osten des Landes, etwa um die Stadt Sjeverodonezk, weiter an. Schwierige Situation nach Parlamentswahlen in Frankreich. Das Mittellager von Präsident Macron muss sich nach dem Verlust der absoluten Mehrheit nun Unterstützung suchen. Stärkste Oppositionskraft ist das Bündnis des Linkspolitikers Mélenchon. Die Rechtspopulistin Le Pen mit ihrer Partei Rassemblement National verbuchte ebenfalls große Zuwächse. Entspannung in den Waldbrandgebieten in Brandenburg. Starker Regen hat am Morgen nahe Belitz und Treuenbrietzen bei den Löscharbeiten geholfen. Hunderte Menschen konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Weil der Wind die Glutnester aber wieder anfachen könnte, bleiben die Einsatzkräfte der Feuerwehr noch in Bereitschaft. Nationale Special Olympics in Berlin. In der Hauptstadt begannen gestern die größten inklusiven Sportspiele Deutschlands für Menschen mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung. Knapp 4000 Athleten nehmen teil. Sie können sich auch für die internationalen Spiele im kommenden Jahr qualifizieren. Und das Wetter am Dienstag sonnig, nur leicht bewölkt. In der Südwesthälfte Durchzug von Wolkenfeldern, dort örtlich Schauer oder Gewitter. Im Süden teils kräftig, bei Höchstwerten von 18 bis 32 Grad. Und die letzte Meldung in unserem Katastrophenblog heute. Südspanien hat gewählt, Andalusien. Bei den Wahlen im südspanischen Andalusien hat die konservative Volkspartei Partido Popular, PP, überraschend die absolute Mehrheit errungen. Spitzenkandidat Juanma Moreno erreichte damit sein Wahlziel, denn er wollte auf gar keinen Fall von der rechtsextremen Vox abhängig sein, um zu regieren. Moreno, der die vorgezogenen Neuwahlen nach etwas mehr als 3 Jahren im Amt ausgerufen hatte, regierte bisher in einer Koalition mit den rechtsliberalen Ciudadanos und der parlamentarischen Unterstützung von Vox. Fortan wird er schalten und walten können, wie er will. Wir haben Geschichte gemacht, jubelte Moreno am Wahlabend. Die PP erreichte am Sonntag 58 der 109 Sitze im Regionalparlament in Sevilla. Das sind 43,13% der abgegebenen Stimmen. 2018, als Moreno erstmals die seit Spaniens Rückkehr zur Demokratie in den 1970er Jahren ununterbrochen regierende Sozialisten ablöste, waren es nur 26 Sitze. Morenos PP gelang es, die rechtsliberalen Ciudadanos zu beerben. Diese verlor alle 21 Sitze, die sie bisher innehatte. Die rechtsextreme Vox, die mit einem starken Zuwachs gerechnet hatte, legte nur um 2 Abgeordnete zu. Sie hat jetzt 14 statt 12 Sitze inne. Die Sozialisten des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez fuhren mit ihrem Kandidaten Juan Espadas noch größere Verluste als 2018 ein. Sie haben künftig nur noch 30 Sitze statt bisher 33. Links davon müssen sich die 2 linksalternativen Listen mit 7 statt mit 17 Sitzen begnügen. Die PP hat jetzt 28 Sitze und 670.000 Wähler mehr als die Sozialisten, deren Hochburg Andalusien immer war. Espadas verlor selbst die Stadt Sevilla an die Konservativen, in der er zuvor Bürgermeister war. Es ist ein Rechtsruck ohnegleichen. PP und Vox erhalten zusammen 72 Abgeordnetensitze, die Linke gerade mal 37. Der Erfolg Morenos kommt nur 2 Monate nach dem Wechsel an der Spitze der PP. Der neue Vorsitzende Alberto Núñez Feijóo darf sich nach dem andalusischen Ergebnis Hoffnung machen, im kommenden Jahr gegen Sánchez gewinnen zu können. Feijóo kann nun an seinem Bild eines moderaten Konservativen arbeiten. Kurz nachdem er an die PP-Spitze gekommen war, ging seine Partei in der zentralspanischen Region Castilla y León eine Koalition mit Vox ein. Hätten sie dies auch in der bevölkerungsstärksten autonomen Region Andalusiens getan, hätte dies sicher der Marke Feijóo geschadet. Moreno hat es geschickt verstanden, alle Probleme seiner Region, etwa die hohe Arbeitslosigkeit, der Zentralregierung zuzuschreiben, während die Erholung einzelner wirtschaftlicher Branchen nach der Pandemie ausschließlich sein Verdienst sei. Die Linke einschließlich der Sozialisten machten fast ausschließlich mit der Angst vor einer möglichen Koalition der PP mit Vox Wahlkampf. Moreno nutzte dies geschickt, indem er die Wähler aufrief, ihm das nötige Vertrauen zu schenken, damit Vox eben nicht das Zünglein an der Waage sei. Diese Strategie ging auf. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Notícies de Barcelona a Niemann's Land. Die Barcelona Nachrichten im Niemann's Land für die Wochen vom 27. Juni bis zum 11. Juli 2022. Zuerst einmal gibt es Verkehrsprobleme von und nach Barcelona, nämlich auf der AP7. Die AP7 ist die Hauptschlagader und frühere Bezahlautobahn rein und raus aus der Stadt. In den Großraum Barcelona. Seit Abschaffung der Mautschranken hat die AP7 mit einem Verkehrszuwachs von über 50% zu tun. Ergebnis: Staus, schleppender Verkehr, kilometerlange Schlangen. Hierzu eine aktuelle Umfrage der Cadena Ser, des Radiosenders und der Tageszeitung El Periódico de Catalunya. Sollte man den Zugang für LKWs auf die Autobahn AP7 beschränken? Sie, ja, meinen 70% der Befragten. No, nein, nur 30. Barcelona, Street Eating Fun City. Der Gaststätten- und Hotelverband beschwert sich darüber, dass das Rathaus die neuen Zonas Saturadas, die sogenannten übersättigten oder gesättigten Zonen, dazu benutze, um dem Gaststättengewerbe die Erweiterung ihrer Straßenterrassen zu verweigern. Außerdem fordert der Verband, die während der Pandemie vergebenen Sondererlaubnisse zu konsolidieren. Foment de Treball, Pimec Commerce, Barcelona Commerce, Barcelona Oberta, Gremi d'Hotels unterstützen die Forderung, den Pakt von 2018 neu aufzulegen. Die Öffnungszeiten sollen wie in Madrid oder Sevilla bis 1 Uhr nachts ausgedehnt werden. Die Probleme ergeben sich erst nach Kneipenschließung, so ein Sprecher des Gremiums. Probleme sind hier natürlich Saufexzesse auf der Straße, Vandalismus, Überfälle, Straßenraub, Schlägereien. Die Behörden sollten lieber dagegen einschreiten, als die Kneipen so früh zu schließen. Dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, beziehungsweise direkte Folge ist, fällt den Managern der Fun City aber nicht ein. Böses Rathaus. Barcelona Fun City 2. Illegale Tourismuswohnungen schaden seit Jahren nicht nur dem humanen und sozialen Gefüge der Stadt, sondern verschlechtern auch die Lebensbedingungen für die einheimische Bevölkerung. Der Druck wird für viele unerträglich. Die vom Rathaus eingesetzten Kontrollen haben bisher nur 360 Missbrauchsfälle entdeckt. Doch sei zu befürchten, dass mit dem neuen Ansturm der Tourismusmassen die Tagesübernachtungen stark zunehmen werden. Wohlgemerkt, gewerbliche Zimmervermietung ohne Lizenz an Touristen. Barcelona hatte bis vor kurzem 6.000 illegale Tourismuswohnungen gegenüber 9.600 mit Lizenz. Die Illegalen konnten durch Inspektionen, Kontrollen der Internetplattformen stark eingedämmt werden. Doch jetzt fürchtet man, dass das Spielchen wieder von vorne losgehen wird. Das Rathaus hat zurzeit lediglich 70 Personen zur Kontrolle der illegalen Tourismuswohnungen im Einsatz. Zwischen 3.000 und 60.000 Euro betragen die Bußgelder. Frau Bürgermeisterin Ada Colau, die sich wegen ihrer tourismuskritischen Politik immer dem Vorwurf der Tourismophobie, der Tourismusphobie ausgesetzt sieht, erklärte vergangene Woche: Der Tourismus ist positiv, erzeugt Reichtum und Arbeitsplätze, aber er muss ertragbar und nachhaltig sein. Barcelona, Crime City, Stadt des Verbrechens. Eine irre Gangstergeschichte ereignete sich am vergangenen Freitag, dem 10. Juni, im Acta Atrium Hotel im Stadtteil Eixample, im Zentrum von Barcelona. Gäste, Touristen aus Texas, die sich zum Primavera Sound Festival dort einquartiert hatten, staunten nicht schlecht. Sie hörten gegen 21.30 Uhr am Abend Schmerzensschreie aus einem der benachbarten Zimmer. Wenig später war das Hotel von schwer bewaffneten Polizeieinheiten umstellt. Krankenwagen, Mossos de Squadra, Guardia Urbana Polizei. 8 Polizisten drangen ins Innere des Hotels vor, sie hatten Notrufe erhalten. Ein Mann war entführt und auf einen Stuhl gefesselt worden. 3 mit Pistolen bewaffnete Individuen flüchteten. Einer konnte verhaftet werden. 2 entkamen über die Dächer. Laut der autonomen katalanischen Polizei, Mossos de Squadra, handelt es sich bei dem Entführungsopfer um einen Serben. Die Täter sollen südamerikanische Staatsbürger, angeblich Bolivianer, sein. Die Kriminalbrigade der Mossos hat die Ermittlungen übernommen. Ob es sich um einen Drogendeal oder einen gescheiterten Drogendeal oder einen Fake-Drogendeal gehandelt hat, können wir nicht bestätigen. Barcelona Stadtgeschichte. Das berühmte Els Quatre Gats Lokal in der Calle de Montsió im Zentrum beging am 12. Juni sein 125-jähriges Bestehen. An einem 12. Juni 1897 gegründet bzw. eingeweiht, repräsentiert diese legendäre Kneipe die Epoche des Bohème, des Modernismo in Barcelona. Eine Kunstrichtung, die in Deutschland Jugendstil genannt wurde und die in Barcelona eine Hochburg hatte. Berühmte Künstler waren aus dieser Bewegung hervorgegangen. Maler wie Ramon Casas, der Architekt Josep Puig Catafalque, dann Santiago Rusiñol oder Miquel Utrillo haben das Quatre Gats unsterblich gemacht. Dort stellten die Modernismo-Maler einst ihre Werke aus und der Ort war mehr als nur Kneipe oder Restaurant zum Essen und Trinken. Es war ein Hauptquartier der Künstlergemeinschaft Barcelonas. Im bourgeoisen Barcelona der damaligen Zeit mit seiner Doppelmoral bekam das Lokal seine Lizenz unter der Bedingung, keinen Damen mit schlechtem Lebenswandel Zutritt zu gewähren. Damit waren keineswegs Prostituierte gemeint, sondern die Künstlerinnen und Schauspielerinnen aus den Kabarett genannten Nachtclubs mit ihren deftigen Spektakeln. Vorbild waren hier die Pariser Cafés der Epoche, wie das berühmte Chat Noir. Dichter wie Joan Maragall und Komponisten oder Musiker wie Enrique Morera gingen hier ein und aus. Pablo Picasso war übrigens mit 18 Jahren schon Gast im Quatre Gats. Er zeichnete dort und versteigerte seine Zeichnungen für 30 Cent, um sich die Getränke bezahlen zu können, wie Paco Biar in seinem Buch Barcelona, Ciudad de Cafés beschreibt. Estem escoltant Mi Man's Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Barcelona, Krachgeschrei, Bum-Bum-Musik. Es ist schon eine Art Freddy-Krüger-Effekt. Alles ist wieder da, nur noch heftiger, schlimmer, doofer, hässlicher. Unter anderem der Lärm in den nächtlichen Vergnügungsbezirken der Stadt. Das heißt, mitten in den Wohnvierteln der Altstadt. Die Anwohner von San Martí, Eixample oder Ciudad Bella beklagen sich immer verbitterter über den nächtlichen Lärm, der vielen von ihnen ernsthafte Gesundheitsprobleme bereitet, von den Schlafstörungen einmal abgesehen. Gerade jetzt, in den heißen Nächten, stickig und schwül, müssen viele mit geschlossenen Fenstern, mit geschlossenen Balkontüren und Ohrenstöpseln schlafen oder versuchen zu schlafen. Währenddessen kreichen, schreien, brüllen, singen, lärmen, urinieren und kotzen in den Straßen unter ihren Fenstern entfesselte Sauftouristen aus Birmingham, Brüssel, Kopenhagen, Stuttgart, Ohio. Nach einer jüngsten Studie leiden 57% der Bürgerinnen und Bürger Barcelonas unter Lärmbelästigungen. Hier ein paar heiße Punkte in der Stadt. Da ist zuerst einmal zu nennen die Nou de la Rambla, dann die Joaquín Costa Straße, von der wird gleich noch die Rede sein, die Enrique Granados natürlich, Plaza de Gracia, Plaza George Orwell, Almiral Churruca, die Rambla de Poblenou, der Borne und viele, viele andere mehr. Achtung, allein in der Calle Joaquín Costa existieren 34 Kneipen. Wer dort wohnt, hat wenig bzw. gar nichts zu lachen. Miquel Prats, der ist Gründer der Bürgerinitiative gegen den Krach Charcha Veïnal contra el Soroll, protestiert an der Plaza San Jaume vor dem Rathaus. Im Raval geboren, sagt er gegenüber der Presse, das Gute im hohen Alter meiner Tante, die ist 90, ist, dass sie schwerhörig ist. Denn ich selber, der ich im gleichen Haus wohne, musste mir Doppelfenster einbauen lassen. Es ist nicht nur der Krach, sagt er. Es ist auch der Massenandrang von Leuten, die bis in die Hausflure oder Wohnhäuser hineinkommen. Die Polizei auf 112 rufen, bringt überhaupt nichts. Die gehen noch nicht mal mehr dran oder lassen einen stundenlang hängen. Es gibt einfach zu viele Kneipen und Terrassen hier, zu viele Leute und zu viele Straßenmusiker, die alle glauben, sie hätten ein Recht darauf, vor jeder Terrasse zu singen, ihre Musik zu spielen und das Geld einzusammeln. Alle 10 Minuten kommt ein neuer Musiker und spielt seine 3-4 Lieder ab, die wir hier schon seit Jahren uns anhören müssen. Es kamen am Donnerstag, dem 16. Juni, aber leider nur ca. 300 Leute zum Protestieren auf die Plaza San Jaume, wo Rathaus und Palau de la Generalitat, also Landesregierung und Rathaus, ihre Paläste haben. Mit viel Lärm, der Verlesung eines Manifests und zahlreicher Protestplakate bekundeten die Anwohnerinnen und Anwohner ihren Unmut, sogar ihre Wut wegen der nächtlichen Lärmkulisse in ihren Wohnbezirken. Ein paar dort gerufene bzw. geschriebene Parolen. Stopp. Schluss mit dem unzivilen Verhalten. Schluss mit dem Krach. Stoppt den Lärm. Deine Party stinkt. Tu fiesta apesta. Turista, tu fiesta, apesta. Tourist, deine Party stinkt. Stoppt die Saufgelage. Colau, Colboni, Bayerols. Schlaft ihr gut? Gemeint sind Bürgermeisterin, Innensenator für Lärm zuständig und der Stadtbezirksrat für die Sicherheit und den Lärm. Schlaft ihr gut? Uns lässt man nicht. Ruhe, der Krach tötet. Eine große Anzahl von Bürgerinitiativen, ONGs und politischen Organisationen hatten sich offiziell dem Protest gegen den Lärm angeschlossen. Von der Charcha Veinal del Raval über SOS Ronda San Pera, Alerta Poblesec und circa 2 Dutzend weitere Nachbarschaftsinitiativen. Der Schauspieler Manel Barceló, der das Manifest verlas, sagte: Wir fordern null Toleranz mit den Saufpartys auf den Straßen, den Botellones. Stoppt die Freiluftstraßendiskotheken. Schluss mit dem Krach der Skateboardraser. Stoppt die Tourismuswohnungen. Eine Umfrage, wie immer durchgeführt, von dem Radiosender SER, Cadena SER und El Periódico de Catalunya. Angesichts der gewaltigen Waldbrände, die in diesen Tagen tausende Hektar Wald im katalanischen Hinterland zerstören, wurde vom Meinungsforschungsinstitut die folgende Frage gestellt. Glauben Sie, dass es an Pflege in Kataloniens Wäldern fehlt? Sie, ja, meinen 94%. No, nein, meinen 6%. Tja, Katastrophen und Zerstörung. Noch eine hässliche Nachricht. Urin City, pissing in the street. Anwohner der Barceloneta haben Videos ins Netz gestellt, die am frühen Morgen, zur Nachtzeit oder am Abend Touristen oder junge Leute zeigen, die auf die Straßen urinieren, zwischen Müllcontainern, an Bäumen, sogar vor Haustüren. Viele Anwohner sind verzweifelt. Maite aus dem Raval meint, zu all dem Lärm kommt jetzt noch der Uringestank am Morgen hinzu, wenn wir zur Arbeit und unsere Kinder zur Schule gehen. Pfui Teufel! Doch viele haben Illusionen oder hatten Illusionen, nämlich die Illusionen einer eigenen freien Republik. Prozess und Republik-Illusionen. In einem Meinungsartikel zieht der Kommentarist Ernest Volk am Dienstag, dem 14. Juni, in El Periódico ein hartes Fazit nach 5 Jahren Separatismuspolitik der katalanischen Rechtspopulisten um Carles Puigdemont. Besonders das Flirten der Führung um Puigdemont mit rechtsradikalen, identitären Bewegungen und Parteien habe auf lange Sicht zu der gegenwärtigen Marginalisierung der katalanischen Independentismo-Bewegung beigetragen. Seine Meinungskolumne hat Volk El Anarco-Independentismo genannt, der Anarcho-Independentismus. Er fragt sich, wie konnte eine der massenhaftesten Volksbewegungen, eine wahre Massenerhebung, die größte in Europa in diesem Jahrhundert, so schnell seine Kraft verlieren? Dann gibt er die Antwort, es gebe viele Faktoren, meint Volk, doch eine Sache helfe, um eine Erklärung zu finden. Das jüngste Treffen von ANC, Junts und dem Consell de la República mit Kräften der extremen Rechten, wie der Front Nacional de Catalunya in Sant Cugat, beim sogenannten Quarta Via des Independentismo-Treffens, des vierten Weges zur Unabhängigkeit. Ein harter Kern, so Volk, liebäugelt immer unverhohlener und schamloser mit der Essenz dieses Nationalismus, der im Grunde die Vorhalle zum Suprematismus ist. Hier nun kommen der paranoide Charakter der Puigdemontisten und Suprematisten zum Vorschein, der die Mehrheitsparteien, besonders ERC, als Botiflers, als Verräter brandmarkt. Ausgerechnet diejenigen, die im Gefängnis saßen und später begnadigt wurden, sollten aus der Bewegung entfernt werden, denn sie hätten die gerade Linie und den wahren Weg zur Unabhängigkeit verlassen. Seltsam, so kommentiert Volk weiter, werden die, die Jahre ihres Lebens geopfert haben und im Knast saßen, sie werden nun ausgerechnet von denen, die niemals etwas riskiert haben, am härtesten beschimpft. Besonders die Leute von Puigdemont überschüttet Volk in seinem Artikel mit Häme. Politisch recht sein und gleichzeitig Punky und Antisystema sein wollen, ist schon schwer durchzuhalten. ohne Opfer dieser Widersprüche zu werden. Der Pragmatismus, die Alltagspolitik, das Paktieren mit dem politischen Gegner ist notwendig, um das politische Leben in Katalonien am Laufen zu halten. Dies zu verachten, hat die Allianz mit Ultrarechts mitverursacht. Das sei Anarcho-Independentismo von ganz rechts, mit Twitter vom Sofa aus. Diese Leute werden nie verstehen, warum von 2 Millionen Protestierern jetzt nicht einmal mehr die Ansager auf die Straße gehen. Hola, un saluto da Crema, Italia, agli ascoltatori del programma Newsland, una voce libera in un mondo che non lo è. Ciao. Barcelona, Uhrenraub City. Watch Robbing Capital. Nennen wir es mal so. Die Nachfrage nach Luxusuhren steigt. Das Geschäftsmodell lohnt sich für die kriminellen Banden und Barcelona ist eine der luxusuhrenreichsten Hauptstädte dieses kriminellen Geschäftsmodells. Mittlerweile betrachten die Polizeibehörden den zunehmenden Luxusuhrenraub als Sicherheitsproblem. Die katalanische Polizei Mossos d'Esquadra hat nun eine Spezialeinheit Uhrenraub gebildet. Der Uhrmacher und Juwelier Manel Alabert, einer der fachkundigsten Uhrmacher hier in Barcelona, erklärte gegenüber der Presse: Es gibt 6 Uhrenmodelle von allerhöchster Qualität und Wert, auf die es die Straßenräuber abgesehen haben. Die Modelle von Richard Mille oder Richard Mille, Rolex natürlich, Audemars, Piguet, Patek Philippe und Hublot. Außer Rolex werden die anderen Namen den meisten Leuten nichts sagen. Doch die Kriminellen, die wissen sehr gut Bescheid. Zigtausende Euro sind auf einen Streich zu holen. Die Rolex Daytona etwa bringt ca. 16.000 Euro. Andere Uhren gehen sogar in die 6-stelligen Beträge, denn diese Uhren sind oft Unikate und auf dem Schwarzmarkt hoch begehrt. Die Uhrfabriken fabrizieren von vielen Modellen nur geringe Stückzahlen, um die Vulgarisierung des Produktes zu vermeiden, heißt es offiziell. Gerade am Samstag, dem 13., wurde in Les Corts ein Mann schwer verletzt, als eine Gruppe von Gewalttätern ihm im Bezirk Les Corts gewaltsam die Uhr entriss. Auch auf der Via Laietana an der Plaza Ramon Berenguer erwischte es am Sonntag, vergangenen Sonntag, einen Luxusuhrenträger. Er wurde mit Faustschlägen zu Boden gestreckt. Im Netz kreist ein Video. Barcelona, Stadt der Plagen. Nächste Plage Barcelonas ist die Graffiti genannte Krakel-Sprühdosen-Schmierplage. Das Rathaus hat nun angekündigt, dieser Plage ein Ende zu setzen. Dafür soll die Überwachung der Straßen verstärkt werden und der Haushalt für den Reinigungsdienst soll um 1,8 Millionen Euro aufgestockt werden. Die Skulptur Candela von Jaume Plensa, La Ola von Jorge Oteiza, die Santa Maria del Mar sind Werke von anerkannten Künstlern oder gehören zum festen Schatz gotischer katalanischer Denkmalskunst. Auch die Skulpturen am MACBA-Museum, alle erleiden ständig die Sprühangriffe von sogenannten Spraydosen-Urban-Krakel-Freaks, die sich selber als Künstler sehen. Alle diese vollgesprühten Kunstdenkmäler sind zum Teil nur sehr aufwendig zu reinigen. Nun soll der Spraydosen-Vandalismus mit saftigen Strafgeldern und sogar Gefängnis bestraft werden. Ein jüngstes Urteil des Tribunal Supremo, des obersten Gerichtshofes, macht dies möglich. Es traf einen erwischten Krakelsprüher, der Werke von Chillida in Madrid beschmiert hatte. 5 Monate Knast und eine hohe Summe an Bußgeld war das Ergebnis. Albert Paquet, Teniente de Alcalde de Seguridad, also der für Sicherheit zuständige Stadtrat, hatte schon vor 3 Wochen verkündet, dass man jetzt mit diesem öffentlichen Ärgernis und zivilen Verhaltens Schluss machen werde. Er sagte den Schmiergraffiteros mit dem Plan Cuidem Barcelona und der Operation Verano den Kampf an. Man wolle den Eindruck der Bewohner, in einer schmutzigen Stadt zu leben, umkehren. Das Sofortprogramm und die ausführenden Organe, Reinigungskräfte usw. so werden 70 Millionen Euro erhalten, um die Stadt zu säubern bzw. sauber zu halten. Besonders die von Graffiti-Schmierern bevorzugten Zonen in der Ciudad Bella, in Gracia und Poblesec werden ab jetzt verstärkt überwacht. Es gibt sogar ein Alarmtelefon. Innerhalb von 24 Stunden sollen die Sprühkrakel dann entfernt werden. Bis zum 31. März wurden 471.114 Quadratmeter sogenannter Graffitis entfernt, die 31.345 Sprayaktionen bedeuteten. Auch das Vollsprühen von Eisenbahn- und U-Bahn-Waggons bereitet den Behörden Sorgen, schon seit langem. Denn dort wird die Sache zum Teil lebensgefährlich, besonders auch für die Sprayer. Thema Diversität in Barcelona. Auch hier in der Stadt trifft die Diversity-Politik aus den USA ein. Das Rathaus hat einen speziellen technischen Dienst zur Bevorzugung der Diversität aufgestellt, der im Rathaus den Plan Barcelona Interculturalidad 2021-2030 ausländische bzw. Bürgerinnen mit sogenanntem Migrationshintergrund bevorzugen soll. Der Comisionado, also der Beauftragte für religiösen Pluralismus in Barcelona, ein Herr Khalid Ghali, erklärte, dass 29% der Bevölkerung Barcelonas nicht im Lande geboren sind. 187 Nationen mit 300 Sprachen gäbe es in Barcelona. Was nun allerdings schwierig sein wird, wird die Praxis sein. Die Umsetzung solcher Forderungen, die man schön machen kann, dürfte allerdings schwierig werden angesichts anderer Kriterien bei der Personalauswahl, zum Beispiel Qualifikation, Sprachkenntnisse und andere Dinge. Und noch eine Umfrage unter Barcelonesen und Barcelonesinnen. Haben Sie das Gefühl, dass die Kriminalität zugenommen hat? Ja, sie, meint die überwiegende Mehrheit von 75%. Nur 25% meinen no, nein. Drohnenflug im Himmel von Barcelona. Der Somorrostro-Strand bot am Mittwochabend ein ungewöhnliches Schauspiel. Eine Drohnen-Sound- und Lichtshow erinnerte an die Diversität des Planeten. 100 Drohnen der Firma Flock Drone Art zauberten 15 Minuten lang schöne Lichtpunktebilder in den Abendhimmel über dem Meer. Erdrückend auch die Stromkosten, die Energiekosten. Hierzu eine Umfrage des Radiosenders Cadena Ser und El Periódico de Catalunya. Angesichts der hohen Energiepreise haben Sie sich vorgenommen, den Stromkonsum zu reduzieren? Sie ja, meinen 71%. Nein, no, 29%. Und die letzte Meldung kommt ebenfalls noch einmal aus der Crime City Barcelona. Die Mossos d'Esquadra, autonome katalanische Polizei, fahndet nach einer Diebesräuberbande, Achtung, die mit der Methode des Alucinaje vorgeht, das heißt, ein geklautes Auto in ein Schaufenster reinrasen lassen, dann schnell reinspringen und klauen, was sich greifen lässt, am liebsten Juwelen. Nun hat eine dieser Banden eine Polizeistreife, die ihr den Weg blockierte, als sie in Flagranti erwischt wurde, mit dem Sprühschaum von Feuerlöchern außer Gefecht gesetzt. Da sind also ein paar Typen rausgesprungen aus dem Auto und haben das ganze Polizeiauto zugesprüht. Die Polizei konnte nichts machen. Dann sind sie mit einem anderen geklauten Auto abgehauen. Naja, das sind Profis. Stadt der Armen, die letzte Meldung, Barcelona. Glanz und Reichtum auf der einen, bittere Armut auf der anderen Seite. Letztere ist in nur einem Jahr um 8% angestiegen. Nimmt man die Zahl der Menschen, die auf Hilfe von Hilfsorganisationen angewiesen sind. Die Stiftung Arels, Fundación Arels, hat wie jedes Jahr eine große Anzahl von Freiwilligen am vergangenen Mittwoch in die Straßen von Barcelona geschickt, um eine Art obdachlosen Volkszählung vorzunehmen. Allein die im Innenstadtbereich auf den Straßen Barcelonas schlafenden Menschen waren 350. 500 Freiwillige waren unterwegs. 8% mehr Armut, 22% mehr unbezahlbare Stromrechnungen. 2021 betreute Caritas zum Beispiel 27.540 Personen, die von Spenden leben müssen. 43% von ihnen sind Familien mit Kindern, 18% alleinstehende Mütter, 41% Ausländer ohne Dokumente, Personalausweis, Pässe und so weiter, also auch ohne Aufenthaltsgenehmigungen oder Arbeitserlaubnis. Zum Ende der Sendung, wie immer, Kino im Niemandsland. Diesmal ein Beitrag, den ich von der Deutschen Welle übernommen habe und der mir ja in diesen Kriegszeiten leider angemessen erscheint. Heimweh, eine Kindheit zwischen den Fronten. Ein Film aus der Ostukraine von Simon Wilmont. Die seit Jahren umkämpften Separatistengebiete in der Ostukraine sind nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt. Das Kinderheim von Lysychansk. Die Kindheit der Kinder, die hier wohnten, brüchig. Wie das Leben ihrer Eltern in dieser Gegend. Das Heim war ihr Zuhause, wenn sie beide Eltern verloren hatten. Oder war Schutz vor gewalttätigen Vätern und Müttern. Der 11-jährige Kolja war hier untergebracht mit seinen jüngeren Geschwistern. Ihre Mutter ist alkoholabhängig. Heimweh. Eine Kindheit zwischen den Fronten heißt dieser Dokumentarfilm. Ein Porträt des Heimes und seiner Liebe und hingebungsvollen Fürsorge. Was ist die Kindheit anderes als ein Versprechen auf die Zukunft? Doch was ist Zukunft in einer Gegend, wo der Zustand zwischen Krieg und Frieden immerzu wechselt? Den Krieg gibt es in dieser Region der Ostukraine schon seit 7 Jahren. Er hat die sozialen Probleme regelrecht beschleunigt, die Arbeitslosigkeit. Wer nicht die Möglichkeit hat, wegzuziehen, der bleibt zurück und sucht und findet vielleicht Halt im Alkohol. Mich hat immer die Frage interessiert, wie entsteht Hoffnung unter diesen schwierigen Umständen? Ende Januar gewann der dänische Regisseur Simon Lereng Wilmont für seinen Film den Regiepreis beim renommierten Sundance Film Festival. Was der Film nicht erzählen kann, 4 Wochen nach der Weltpremiere gibt es dieses Kinderheim für die Kinder nicht mehr. Am 24. Februar, dem Tag der Invasion, werden sie evakuiert. Ich konnte es nicht glauben. Ich war schockiert und konnte es nicht verstehen, dass Putin befahl, die Ukraine zu überfallen. Eine Woche vor der Invasion war ich noch dort gewesen. Die lokalen Behörden haben sehr schnell entschieden, dass das Kinderheim evakuiert wird. Die Kinder haben mir erzählt, dass sie im Zug weggebracht wurden. Sie waren jeweils zu 12 in 4er-Abteilen untergebracht. Und auf der Hälfte der Strecke wurden sie aufgefordert, sich auf den Boden des Abteils zu legen und alle Lichter auszuschalten. Es gab Befürchtungen, dass der Zug von der russischen Armee beschossen werden könnte. Ein Teil der Kinder kommt zunächst in der westukrainischen Stadt Lviv unter. Mitte März treffen wir dort Azad Safarov, den Mitbegründer der ukrainischen Organisation Voices of Children. Er nimmt uns mit in die provisorische Unterkunft der evakuierten Kinder aus dem ehemaligen Heim. Hier organisiert er ihre psychologische Betreuung. Wenn Kinder die Sirenen hören, wenn Kinder in den Keller rennen müssen, kann man das nicht aus ihrem Kopf, aus ihrer Erinnerung löschen. Die Traumata des Krieges von 2014 tauchen jetzt, 2022, bei den Kindern wieder auf. Einige Kinder leiden unter Depressionen, andere unter Autoaggression. Sie ritzen sich, sie stechen sich, sie brechen sich die Fingernägel ab. Sie schicken ihre Wut nach innen. Musik Sie seien ein Haus aus lauter Scherben, sagen die Leute vom Heim. Zu Bruch gegangene Träume, zerborstene Hoffnungen, kaputtgegangenes Weltvertrauen. Scherben, die sie nun versuchen, bei den Kindern wieder zusammenzufügen. Das Wichtigste für sie ist, sich in Sicherheit zu fühlen. Sie fangen langsam an, Pläne zu machen. Sie beginnen, sich geborgener zu fühlen, stabiler zu werden. Ihre Hände hören auf zu zittern. Mittlerweile konnten alle Kinder aus der Ukraine herausgebracht werden. Und damit verabschiede ich mich auch schon aus dem heutigen Niemandsland. Ich wünsche Ihnen alles Gute, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommeranfang und einen friedvollen und friedlichen Sommer. Wir wollen hoffen, dass die Herrschaften, die wir wählen und bezahlen, dass die endlich eine Lösung finden, um diesen Konflikt und diesen Krieg und diese Wirtschaft und diese ökonome und globale und Klimakrise endlich einmal richtig anzugehen. Und zwar mit Verhandlungen, mit Vernunft, mit Augenmaß und mit menschenfreundlichen Maßnahmen und nicht mit diesem fürchterlichen, steinzeitmäßigen Kriegsgebaren und schweren Waffen und leichten Waffen und Atomwaffendrohungen. Tschüss, agur, adeo, ihr Detlef Jeskerz. Die Sendung kann man nachhören im Internet unter www.niemandsland.contrabanda.org. Agur, yo, adeo, tschüss.